Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung, die ganz im Zeichen von Arno Schmidt steht. Vielen ist Arno Schmidt als eigenwilliger, unverwechselbarer Prosaautor mit Sicherheit bekannt. Aber Hand aufs Herz, wer hat seine Romane, Erzählungen und Texte auch wirklich gelesen? Wer Arno Schmidt kennenlernen, wiederentdecken, vor allem aber im Radio genießen möchte, der hat mit Radio Bremen 2 die richtige Wahl getroffen. Denn etwas Kostbares und Ungewöhnliches steht nun auf dem Programm. Lilienthal 1801 oder Die Astronomen. Fragmente eines nicht geschriebenen Romans von Arno Schmidt. Jan-Philipp Remzmar und Bernd Rauschenbach haben aus umfangreichen Textfragmenten Arno Schmidts zu diesem Romanprojekt die nun folgende Sendung zusammengetragen. In der Regie von Charlotte Drews-Bernstein hören Sie Joachim Kersten, Bernd Rauschenbach und Jan-Philipp Remzmar. Im Februar 1956 verabredet Arno Schmidt mit seinem neuen Verleger Ernst Gravel die Herausgabe eines Sammelbandes. Die Erzählungen Kosmas, Alexander, Seelandschaft mit Pocahontas und Die Umsiedler sollen darin aufgenommen werden, sowie ein noch zu schreibender Text Lilienthal, der, wie der Zusammenhang vermuten lässt, auf eine mit den anderen Erzählungen vergleichbare Länge von 60 bis 80 Schreibmaschinenseiten angelegt ist. 20 Jahre später, im März 1976, nennt Arno Schmidt Zettels Traum eine bloße Handübung für sein als Vierspaltenbuch konzipiertes Hauptwerk Lilienthal 1801 oder Die Astronomen, zu dem er aber nicht mehr kommen werde. Lilienthal wurde auch in den 3 Jahren, die Arno Schmidt noch blieben, nicht geschrieben, und nur der aufmerksame Leser konnte aus einigen Andeutungen, die sich aber immerhin durch das ganze Schmidtsche Oeuvre vom Massenbach bis zum Julia-Fragment ziehen, auf die lang anhaltende Beschäftigung Schmidts mit einem Erzähl- oder Romanprojekt schließen, das sich um das bei Bremen gelegene Dorf Lilienthal konzentrierte. Im Nachlass Arno Schmidts hat sich ein Konvolut mit Vorarbeiten erhalten, das aus Personenverzeichnissen und Handlungsgerüsten besteht, Resten des Zettelkastens und 2 handschriftlichen Seiten eines abgebrochenen Versuchs, die Niederschrift von Lilienthal doch zu beginnen. Diese Materialien sowie Andeutungen in Briefen und Tagebüchern lassen zumindest die Umrisse des Romans erahnen. Lilienthal sollte an 2 oder 3 Tagen im Herbst 1801 im Haus des Oberamtmanns Johann Hieronymus Schröter spielen, der als in Fachkreisen anerkannter Liebhaberastronom und Mondkartograf in seiner dörflichen Sternwarte über das größte Fernrohr des Kontinents verfügt. Er war als Hauptfigur des Romans konzipiert. In seinem Haus leben neben einigem Personal seine Schwester, sein unehelicher Sohn und dessen möglicherweise als Haushälterin fungierende Mutter sowie die 2. Hauptfigur, der sich ebenfalls als Astronom betätigende Hauslehrer Karl Ludwig Harding. Als Dauergast und 3. Hauptfigur bewohnt ferner eine, im Gegensatz zu den bisher genannten historisch nicht verifizierbare, deutschstämmige Französin das Haus, die Vicomtesse Josette Adrien de Robillard de Champagné. Sie spielte, nach Schmidt, im November 1793 die Rolle der Göttin der Vernunft bei den quasi-religiösen Feiern, die einige Monate lang in der Französischen Revolution die christlichen Kulthandlungen ablösen sollten, war Anhängerin Jacques-René Hébert, eines der Propagandisten der Schreckensherrschaft und des Atheismus, floh nach der Hinrichtungswelle gegen die Hébertisten im Frühjahr 1794 aus Frankreich und gelangte im Winter 1795 nach Lilienthal. Wie und warum, sagt Schmidt nicht, doch dürften ihre Astronomiekenntnisse und ihre Bekanntschaft mit dem französischen Astronomen Lalande eine Rolle dabei gespielt haben. 4. Hauptperson ist die wiederum historische Figur des Obristen Christian von Massenbach, der 1801 unter General von Kleist mit den preußischen Besatzungstruppen in Bremen stationiert ist und in den Tagen der Romanhandlung, wohl auf Vermittlung des Bremer Arztes und Astronomen Heinrich Olbers, Schröter besucht. Der Roman sollte mit der frühmorgendlichen Anreise Massenbachs beginnen und mit seiner Abreise am frühen Morgen des 3. oder 4. Tages enden. Dazwischen sollten ausgiebige Besichtigungen der Sternwarte, besonders des 27-füßigen Riesenfernrohrs, liegen. Eine Mondfinsternis sollte beobachtet werden, Spaziergänge durchs Dorf, eine Kahnfahrt auf der Wörpe hätten stattgefunden, ein Besuch in der von Schröter gegründeten Moorkolonie, ein Ritt ins einsam abgelegene St. Jürgen. Der Alltag der Hausbewohner mit morgendlichem Toilettemachen und mit nächtlichen Sexualfantasien und Betätigungen wäre geschildert worden, mit Mahlzeiten, Arbeiten, Lektürestunden, Posteingang und Postverschicken. Örtliche Bauern und Handwerker hätten Gelegenheit zu Rüpelszenen erhalten. Schröter hätte seine Autorität als Amtmann in Regierungsgeschäften, sein Personal sich als widerspenstig zeigen dürfen. In Gesprächen und Monologen sollten die Hauptfiguren ihre Wissensgebiete und Lieblingsthemen vorführen. Schröter hätte von seiner Mondkartografie erzählt, von seiner Vorstellung einer Mondbevölkerung, deren Astronomen bei ihren Erdbeobachtungen seine Moorkolonisation wahrnehmen können. Aus den Dokumenten und Zettelkastenresten lassen sich leicht noch viele weitere Handlungsdetails ergänzen. Das Material ist umfangreich genug, dass Leser verführt sein könnten zu glauben, sie bekämen damit schon eine ziemlich genaue Vorstellung des nicht geschriebenen Buches. Doch hier ist Vorsicht geboten. Es existieren zu vielen längeren Erzähltexten Schmidts, Notizen, Personenverzeichnisse und Handlungsgerüste, deren Abstand zum tatsächlich realisierten Text beträchtlich, ja für den Leser nicht überbrückbar ist. Arno Schmidt, Lilienthal 1801 oder Die Astronomen. Fragmente eines nicht geschriebenen Romans. Allererst. Nichts, niemand, nirgends, nie. Nichts, niemand, nirgends, nie. Es schalkt und markst vorn im Röhricht. Wasser schwimmt faul zwischen Gräsern, der graue Brei der Erde. Auf weißer Nebelhaut schwarzes Geäder. Ein nackter Baum steht spröde neben einem noch angezogenen. Es tropft streng und warnend dazwischen. Die nassen Knochen der Pflanzen triefen. Nichts, niemand, nirgends, nie. Nichts, niemand, nirgends, nie. So lose fällt ein schwarzer Vogel auf den Zweig. Sogleich faltern zwei braune Blätter nach unten weiter. Taubstumme Farben mühen sich in ihrer Himmelshälfte. Geflicker nichts, niemand, Lakaienstern nirgends nie. Sofort hinkt drüben ein Hase davon. Später, grau und rot geperlt die Wolkenreste, Räder, nichts, niemand, nirgends, nie, nichts, niemand, nirgends, nie, arbeiten sich an einer Kutsche unter den Wolken hindurch. Drinnen einer, wankelnd nach Worten, kinnladig und Beobachtungen. Während der Fahrt, das Bleigebirge der Wolken. Wir sind zu früh von Olbersbremen abgefahren. Links, ein schlecht gezimmerter Baum mit grünen Quasten. Rechts, Schmidt, was sind's für Ganoven? Vier lange Kahlköpfe in Wacholdern braten an einer Art Feuer etwas Pelziges. Der Feldjäger Schmidt, bisher hinterhergezottelt, tut, als sprengte er auf seinem Rappen hinüber. Landstreicher, mein Herr Obrist. Aha, gut, Schmidt. Kühe tuten schon, auch krausköpfiger Kohl. Schade, wir haben zu wenig Zeit. Oberst Christian von Massenbach, zweiter Mann im preußischen Generalstab, jetzt im Wasserland. Deiche und Fische, tastet mit der freien Linken nach dem königlich-großbritannischen Staatskalender auf das Jahr 1801. Der gordische Knoten mag in seiner Art ganz gut gewesen sein, aber ich habe es von jeher geliebt, unnütze Fragen zu stellen. Seid ihr so unglücklich, in eurer Gegend einzigen Dichter zu besitzen? Nichts, niemand, nirgends, nie. Schmidt, mein Herr Obrist, das ist die Würmebrücke, ja? Der Kanter zum Kutscherrücken vor. Die Wümmebrücke, ja. Hölzern, auf Böcken und nichts und niemand, nirgends und nie. Hölzernes Volk. Und die Kutsche lenkt wieder ein beiseite. Sofort setzt feiner, weilender Regen ein. Ein Blatt, was sich wie ein Spatz benimmt. Ob, ob, ob. zweifelt was. Sofort wird der ganze Torf webstuhlen und lautlos die schwarze Perlenschnur eines Schafkots. Zusammengebundene Hütten, Wolken in Gewinden aus Luft, der Schrecken einer Karte, die wandig duckpfeilt, im Blättergewackel Tumult ringsum, dass wir uns derart an diese grünen Zitterscheiben gewöhnt haben. Beobachtet, wie auch ihr beobachtet werdet. »13.04.55, Arno Schmidt auf Notizzettel. Einen Roman über die Lilienthaler Sternwarte. Gute Gelegenheit, meine ältlichen astronomischen Kenntnisse sowie die historischen Fouquet-Zeit zu verwerten und Norddeutschland.« »12.08.56, Arno Schmidt an Ernst Krawel. Lilienthal wird zwischen 150 und 175 Seiten bekommen. Das Großfoto des Schröterschen Riesenfernrohrs ist bestellt. Soll ich die Rechnung, die zunächst der Einfachheit halber ich bezahle, auf Ihren Namen ausschreiben lassen?« »30.11.56, Ernst Krawel an Arno Schmidt. Habe ich mich bereit erklärt, Ihnen für das Buch Lilienthal einen Vorschuss in doppelter Höhe wie für das Steinerne Herz zu bezahlen? Da das Buch Lilienthal im Umfang etwas hinter dem Steinernen Herz zurücksteht und da der Preis also auf keinen Fall über DM 1480 liegen wird, würde ich hiermit mindestens 2000 Exemplare bevorschusst haben. Sie können sich denken, dass ich etwas bedenklich bin, da der Wahrscheinlichkeitskoeffizient, dass dieser Vorschuss vom Verkauf eingeholt wird, vorläufig noch nicht so groß ist, wie er sein sollte.« 30.11.56, Arno Schmidt an Ernst Krawel. Die Notizen für Lilienthal fließen noch reichlich. Sie hatten recht, das Großfoto an der Wand, ich lege die Rechnung wie verabredet mit bei, wirkt doch enorm, sehr gut. Ich machte mich dann anheischig, Ihnen Ende 57, Anfang 58 Lilienthal vorzulegen. Lilienthal würde mein weitaus bestes Stück. Ich habe jetzt schon 20 Monate daran gewendet, legen wir noch 12 zu. Das große Foto bewährt sich geradezu unglaublich. Die Notizen fließen pausenlos. Wenn ich nachts aufwache, sehe ich es im Schein der Straßenlaterne in herrlich perfidem, gelbgrünem Lichtnebel. Ich schlafe ein und fahre prompt eine Stunde später auf, tappe nach dem Schreibblock und kritzele im Finstern 10 Zettelchen voll, von denen ich dann am Morgen immerhin 5 noch lesen kann. Herrliche Sachen! Aber aus Darmstadt muss ich fort. Das ist das ganze Geheimnis. Südlich der Mainlinie kann Lilienthal nicht entstehen. Ich muss raus aus dieser Künstlerkolonie mit ihren Umbrella-People. Raus aus diesen idiotischen Straßen. 9.12.56, Arno Schmidt an Ernst Krawel. Ich habe sogar vor, rasch wie ein Blitz nach Lilienthal hinaufzuzucken. Beim dortigen, würdigen Pfarrer von Grünau bin ich auf alle Fälle zur Durchsicht der einschlägigen Kirchenbücher schon angemeldet. Die Horizontlinien aufzunehmen, was an alten Bauten noch aus der Schröterzeit steht, zu fotografieren, praktisch nur die Kirche, und wieder rückwärts über Essen und Köln nach Darmstadt zu eilen. Ich arbeite wie rasend, um die Hände für Lilienthal frei zu bekommen. Ich hoffe, Ende März alles geschafft zu haben, dann noch 4 Wochen Umschaltpause und dann... 21.12.56, Arno Schmidt an Ernst Krawel. Wann ich's werde beendet haben, weiß ich nicht auf den Monat anzugeben. Halten wir zunächst einmal vage den Übergang 57-58 fest. In Lilienthal kam ich abends um 22 Uhr an und verließ es leider schon wieder am nächsten Tage um 15 Uhr. Mir war unsäglich wohl in der Landschaft. Antäus, warum kann man da nicht wohnen? Natürlich war es sehr gut und wichtig, dass ich überall selbst vorsprach. Ich habe in den alten Kirchenbüchern gestöbert und auch da äußerst Interessantes gefunden, was ich auf jeden Fall falsch gemacht hätte, machen müssen ohne Autopsie. Ich habe sogar noch den Mond über dem ehemaligen Sternwartenplatz stehen sehen. 8.01.57, Arno Schmidt an Ernst Krawel. Satan hat mir vor einigen Tagen unerwartet den Lamartine, Geschichte der Girondisten, in die Hände gespielt. Schöne Ergänzung zum Carlyle. Und die Göttin der Vernunft wird ein charmantes Frauenzimmer werden. 4.2.57, Tagebuch Arno Schmidt. Wenn ich von Marat lese, beginne ich zu glühen. Das ist Geist von meinem Geist. Ein großer Mann. Ob Lilienthal oder ein Nachtprogramm, er wäre mein Revolutionsheld. 10.2.57, Tagebuch Arno Schmidt. Wir trinken, ich lege das endgültige Personenverzeichnis zu Lilienthal fest. Schröter, Johann Hieronymus, 56. Mittelgroß, untersetzt, feurig, autokratisch, cholerisch, kommandiert, gestiefelt und gespornt, geht bis zu Jähzorn und brüllt auch Harding an. Enorme Arbeitskraft, Wühler, manchmal kränklich, Ohnmacht bei Tisch. Harding, Karl Ludwig, 35. Groß, steif, langnasig, schüchtern und schulmeisterlich, vom Leben bisher ziemlich dürftig behandelt, ursprünglich Kant-Theol, geheimer, vorsichtiger Atheist. Titel Inspektor, Hauslehrer, muss Latein mit Schröter Junior sprechen. Schröter, Johann Friedrich, 15. Sohn von Schröter, beobachtet oben mit, unehelich, erstaunliche Sehkraft. Lankenau, Alke, 39. Bäuerische Gewissenseheliebste von Schröter, groß, stark, grobknochig und still, interessante Studie möglich. Schröter, Elisabeth, 71. Groß, dürr, sechselnd, erfurtische Donna Mencia, regiert als First Lady das ganze Haus. Massenbach, Christian, Freiherr von, 43. Mittelgroß, ziemlich dick, Gesinnung, Temperament etc. wie im Schauspiel. De Robillard de Champagner, Adrienne, Josette, Zenaïde, Barbe, Delphine, Aiglé, Vicomtesse, 39. Mittelgroß, eher klein, zierlich, feinknochig, schräge Schultern, kurzes, löckchenkrauses Rosahaar, Hängeschultern. Kalt, klug, gebildet, nervös. Fast verrückt durch ihre grausamen Erlebnisse. War während der Französischen Revolution alles Mögliche. Verkörpert als Göttin der Vernunft die eisig perverse Seite der klassischen Astronomie. Erzählt die Revolution und entwirft, in bewusstem Gegensatz zu Massenbach, die Utopie der Menschenkonserven. Gesehen im D-Zug Trier-Koblenz 1955, Schmidt. Harjes Arendt, 45. Mittelgroß, bäuerisch stämmig, mit dickem Kopf. Langsam, vorsichtig, hinterhältig. Früher Kutscher bei Schröter, hilft manchmal noch aus. Jetzt Fahrer des Wagens am Riesenfernrohr. Gleichzeitig Kupferdrucker für Tischbein. Heimliche Abneigung und Konkurrenz gegen Schröter. Wehrwölfige Monologe unten, während Schröter oben beobachtet. Dat König ook allang. Gefgen, Harm, 49. Lang und dürr, Charakter etwa wie Harjes, früher Aufwärter bei der Sternwarte und Schröters Gärtner, dann Spiegelschleifer. Brüning, Albert, 38. Tischler, Hundehütte mit Pferdeköpfen, die schräg gesägten Stuhlbeine etc. Schnittcher. Tischbein, Georg Heinrich, 46. Mittelgroß, dicklich, ruhiger, feinstiller Mensch aus bekannter Künstlerfamilie. Nicht sehr begabt, aber fleißig und froh der stillen Ecke. Findorf, Friedrich Heinrich, 38. Moorkommissar, große Moorkarte. Aber ganz am Rand die Atmosphäre der Moorkolonisation auf Schröter legen, der ja auch zwei Moordörfer gründete. Siebenundfünfzig, Arno Schmidt an Ernst Krawel. Ich bin in einer Lage, wie ich sie meinem schlimmsten Feinde nicht wünsche. Eingeklemmt zwischen Nachtprogrammen, unzulänglicher Einraumwohnung und Lilienthal, zu dem ich in den letzten Tagen die verruchtesten Erfindungen gemacht habe. Ich kann es nun wahrhaftig nicht mehr länger halten. 9.6.57, Arno Schmidt an Staatsarchiv Hannover, Direktor Schnaad. Die Fragen, deren Klärung mir am meisten anliegt, sind die folgenden. Ich schicke voraus, dass sich alle meine Erkundigungen auf die zweite Hälfte des Jahres 1801 beziehen, die Zeit zu der mein Buch spielen wird. Erstens. Oberamtmann im Amte Lilienthal war zu jener Zeit Dr. Johann Hieronymus Schröter. Als erstes gilt es endlich einmal, die Schreibweise seines Namens zu sichern, ob mit Ö oder OE, das heißt also, wenn möglich, eine oder ein paar Unterschriften von seiner eigenen Hand zu finden. Zweitens. Ich besitze die Staatshandbücher jener Jahre. Danach war ihm zugeteilt als Amtsschreiber Karl Georg Anton Kramer von Klausbruch, dessen Lebensgang ich bereits ausreichend festgestellt habe. Worin aber bestand weiterhin das Personal einer solchen Oberamtmannsstelle? Lässt sich noch irgend ermitteln aus Gehaltsrechnungen oder dergleichen, wer damals alles im Herbst 1801 in Lilienthal angestellt war? Also Kanzlisten, Schreiber, Vögte, Boten und so weiter. Drittens. Im Zusammenhang damit interessieren mich die Amtsgrenzen, also eine gute Karte jener Jahre. Auch die inneren Jurisdiktionsverhältnisse wären wichtig, über die auch eine besondere Schrift vorliegen soll, nämlich Johann Wilhelm Höhnert, Nachrichten von dem Kirchspiel St. Jürgen 1762. Falls sich das Buch in Ihrer Bibliothek befindet, bitte ich, es benutzen zu dürfen. Viertens. Besonders wichtig wäre mir ein großmaßstäblicher Plan der Gegend um die Lilienthaler Kirche herum, wo der eigentliche Schauplatz meiner Arbeit sein wird. Fünftens. Schröter hat mehrere Denkschriften über Moorkolonisation der Regierung eingereicht und ja auch selbst zwei Moordörfer gegründet. Eines heißt noch heute nach ihm. Sind diese Memoirs noch vorhanden? Sechstens. Hannover war im angegebenen Jahre von den Preußen besetzt worden, die erst Oktober, November wieder abgezogen waren. Gibt es irgendeine Veröffentlichung, aus der sich die Truppendislokation in jener Gegend ergibt? Oder Lilienthaler Abrechnungen über Einquartierung, Besatzungsschäden, aus denen man die betreffenden Regimenter erkennen könnte? Hat etwa nach Abzug der preußischen Truppen, etwa Anfang des Jahres 1802, jeder Amtmann einen offiziellen Bericht über jene Besatzungszeit einreichen müssen? Die andere Möglichkeit, nämlich von der preußischen Seite her etwas darüber in Erfahrung zu bringen, entfällt. Ich habe inzwischen festgestellt, dass die betreffenden Akten des preußischen Kriegsministeriums vernichtet sind. Diese sechs Punkte wären, soweit ich meine Arbeit im Augenblick übersehen kann, eigentlich alles. Arno Schmidt an Gerhard Heller vom Stahlberg Verlag. Heute Abend geht's ab nach Lilienthal. Sehen Sie, das ist mein Weekend. Vormittags Korrekturen lesen, nachmittags packen, abends zum nächsten Buch fahren. Ein Gespräch mit mir ist identisch mit einem Rendezvous mit dem Wahnsinn. Rückfragen irgendwelcher Art kann ich erst ab Dienstag, Mittwoch beantworten, nämlich dann, wenn ich bilderschwer aus Moor und Heide und Sumpf und Knick zurückgekehrt sein werde. Die Truper Blenken. Was ein Name für einen Moorsee. Und wenn Sie erst die Karte sehen werden, wie der sich über die Ortschaft neigt. Seltsam und amüsant, dass ich habituell auf Kirchenbücher angewiesen bin. Von diesem Teller ließ einmal ein frommer Bischof sich's belieben, und heute tut's der Dr. Faust, der sich dem Teufel hat verschrieben. That's me. 1.10.57, Tagebuch Arno Schmidt. Nachtfahrt, 7.52 Uhr in Bremen, grausam müde. Weiter mit Linie 4 und Autobus nach Lilienthal. Ortsbesichtigung, Essen und Zimmer bei Kummer mieten. Nachmittags Gang an der oberen Wörpe zweimal, abends stundenlang, Mondschein beim alten Observatorium. Vormittags noch beim Pfarrer, schöne Kirchenbuchfunde. 2.10.57, morgens Wörpe abwärts bis zur Mündung in die Wümme, dann Fahrt im alten Torfkahn, Wümme aufwärts, eine Stunde und wieder zurück. Zu Fuß zur Höge, Nach St. Jürgen, idyllisch, Wohnungsgelegenheit, schöne Kirchenbuchfunde, Gespräch mit Schulz, Pfarrdiakon, im Auto nach Bremen, dort ab 20.52 Uhr Nachtfahrt. 9.10.57, Arno Schmidt an Alfred Andersch. Lilienthal, in der Nähe ist eine beneidenswerte Wohnung frei. Nur Kirche und zwei Häuser, Pfarrer- und Küsterhaus. Ich könnte sie eventuell kriegen, unter der Bedingung, dass ich Küsterdienste versähe. 22.10.57, Arno Schmidt an Pastor Schulz. Ich wiederhole noch einmal, dass mir eine Wohnung in St. Jürgen durchaus ideal erscheint. Zumal mein nächstes Buch mit dem Titel Lilienthal 1801 in der dortigen Landschaft lokalisiert sein wird. Weiterhin würden wir ohne weiteres gern das halbe Dienstmädchen übernehmen. Sie könnte davon wöchentlich einige Stunden als Küsterdienst versehen. Irgendeine anderweitige Verpflichtung, die Küsterdienste betreffend, könnten wir allerdings nicht eingehen. 15.11.57, Arno Schmidt an Alfred Andersch. St. Jürgen hat sich inzwischen erledigt. Die Gemeindeversammlung hat sich doch lieber für einen normalen Küster entschieden. Schade, es war so still dort und genau die Landschaft, die ich für Lilienthal brauche. Wenn ich nicht bald nach Norddeutschland gelange, entsteht das Buch nie. Je nun, es ist nicht schad. Ich habe meinen Teil Unfug in der Literatur gestiftet. Aber trotzdem, es wäre ein gutes Stück geworden. 24.11.57, Arno Schmidt an Ernst Krawel. Der Gott, der Eisen wachsen ließ, hat mir das astronomische Standardwerk der Schröterzeit für 60 D-Mark in die Hände gespielt. Die Astronomie des Jérôme François de Lalande, eines Mannes, der nicht nur berühmt war wegen seiner Wahrheitsliebe, seiner Aggressivität, seines Atheismus und seiner Vorliebe für Katzen, so dass ein Sternbild Lalandes Katze existiert, sondern dem auch Bessel, Gauss, Harding, Olbers und so weiter bescheinigten, dass er drei Generationen von Astronomen gebildet habe. Jetzt fehlt mir nur noch Muße und eine anständige Wohnung zur Niederschrift von Lilienthal. Nur noch. Hier in Darmstadt wird's jedenfalls nicht. »13.12.57, Tagebuch Arno Schmidt. 6.20 Uhr aufstehen und Plan zu Lilienthal entwerfen. Lilienthal 1801, Rahmen, erster Entwurf, 13.12.57, 7.56 Uhr. Erster Tag, trübe, Regen. Frühmorgens, Massenbach in der Kutsche fährt auf Lilienthal zu. Arend Harries auf dem Bock. Wümmebrücke, hölzern, Bockbrücke, Flussnebel und so weiter, näher zum Haus herüber. Im Haus, überall wird aufgestanden, rasiert die Männer, die Frauen waschen sich, nicht, beten etc., machen Feuer etc. Massenbach steigt aus, umsehen, dann der Oberamtmann, gestiefelt und gespornt, ganz kurz, muss regieren, übergibt an Harding. Der Sternwartenplatz. Harding erklärt, langsam auf Riesenfernrohr 1 konzentrieren. Harding muss Unterricht geben. Hier Schröters Sohn vorstellen. Die Französin in der Ferne vorgestellt. Französin und Massenbach, Gang durchs Dorf. Die Bauern. Revolution 1 in den Werkstätten. Mittagessen, 7 Mann, Tischgespräche politischer Art, Preußenbesetzung. Massenbachs Ansichten über Frankreich und Russland zu entwickeln beginnen. Jeder in seinem Zimmer, Handlung zerfällt wieder. Bettruhe, Post geht ein, die Korrespondenten. Nachmittag früh, Eintrübung, Riesenfernrohr 2, Einrichtung genau schildern, alle 4 zusammen. Es offenbart sich der Vogel jedes Einzelnen. Schröter Mond, Französin Revolution, Massenbach, Russland, Frankreich, Harding, Namensketten der großen Astronomen, jeder den seinen. Nachmittag, spät, Nieselregen. Massenbach und Französin gehen an der Wörpe entlang. Revolution 2. Dämmerung bedeckt. Erörterung der Lage des Sternwartenplatzes. Das untere Zimmer, Schröters Bücher. Ins Haus, der Druck der selenographischen Fragmente 2. Die Fahnen und Tafeln, Massenbach kauft. Am Kamin im Nordwestsaal. Alle lesen, was? Anschließend Debatte. Jeder verteidigt seinen Vogel. Nacht, Wind und Schauer. Noch einmal draußen Wolkenjagd. Rufe der Torfschiffer. Alle in ihre Einzelzimmer. Jeder schreibt etwas. Der Feldjäger beim Bauern. Schlaf. Jeder träumt etwas. Zweiter Tag. Klar, kühl und kalt. Erwachen, frühstücken. Jeder auf seinem Zimmer. Massenbach kriegt von Alke gebracht und so weiter. Sie stehen am Rasen, verbindungslos. Jeder denkt an was anderes im traufenden Tau. Die Französin an Arcachon, Massenbach an seine Ritte an dieser Meeresküste, Schröter an die Moorkolonie, Harding an die knotigen Oberflächen kleiner Planeten. Die kleinen Planeten, Piazzis Entdeckung. Die Lilienthaler Suche, obwohl eigentlich Oberflächen. Hat die besten Schwenkzüge des Festlands. Das obere Zimmer, der Venusdurchgang von 1769, wie da einer vom anderen übernahm, Schröters Schilderung. Tischbein kommt hinzu, Harries lauscht unten. Zerfall, mit Kramer von Klausbruch in die Kirche. Schröters Leben kurz abgehandelt, die Französin kommt hinzu und übernimmt. Die Französin und Massenbach gehen im Ort und so weiter. Massenbach schildert die vernobleten Preußen, die Französin die Atheisten und die herrliche Revolution 3. Jeder verkennt die Daten des anderen. Mittag. Sie malmen und quatschen. Danach. Sie schreiben Briefe. Posttag. Die Post geht weg. Jeder dem seinen. Nachmittag früh. Massenbach und die Französin im Torfkahn. Revolution 4. Starken zu den Moorkolonien. Schrötersdorf. Man trifft sich dort und besucht die Moorsiedlung. Bis zur Dämmerung Torf. Zurück. Gespräch im rollenden Wagen, zerstückelte Worte. Sternwartenplatz. Die Beschreibung des Riesenfernrohrs fortsetzen. Die illustren Besucher erwähnen. Massenbach berichtet dagegen von Berlin. Nikolai, Tieck, Moritz etc. Kamin. Man versammelt sich offener. Schröter schildert die Selenen im Posidonius. Etwa wie Insel Felsenburg. Er selbst als dortiger Oberamtmann. Die Französin, die Atheisten. Mondvulkane und Zertrümmerungshypothese. Nacht. Schröter zu Alke. Schröter Junior onaniert. Massenbach zur Französin. Sie ist die Göttin der Vernunft. Ihre Bibliothek. Harding onaniert. Die Wonnen Onans. Das Turmhaus. Meine Oberflächen. Alle studieren Oberflächen. Schlaf und Traum. Mondvulkane? Dritter Tag. Klarer Morgen, aufklarend. Gefgen schleift weiter am Ein-Meter-Spiegel. Massenbach verteilt die Regimenter neu. Schröter erfindet neue Mondnamen. Klarer Vormittag. Beschreibung einer Mondfinsternis. Bode Schröter. Ritt nach St. Jürgen. Massenbach, Kramer von Klausbruch, Französin. Beschreibung, Atheistenverehrung, Picknicken im Eichenkamp. Blick in Richtung Weiherberg, Worpswede. Flucht, gleich Revolution 5, Arcachon. Rückkehr, Dämmerung, Vorbereitungen zur Beobachtung. Alle Nebengeräte und Instrumente schildern, Uhren, Mikrometer etc. Auf der Galerie, Blick in den Silberschaft des Halbmeterspiegels. Mondbeobachtung. Die Milchstraße löst sich auf. Essay. Die Mondlandschaften. Hell etc. Die Französin am Geländer. Posidonius. Dazu Gespräch. Harries unten. Das Silbermeer, Die fernsten Sterne. Monduntergang, morgens gegen 2:30. Der Platz. Schlafen gehen. Abschied 2. Erdlokales Gedankenspiel. Zerfall in Zimmer. Schlafe, träume. Frühmorgen. Massenbach bricht auf. Nur Ahlke wach. Sie reiten davon. Massenbach und Feldjäger Schmidt. »22.12.57, Tagebuch Arno Schmidt. Mitternachtsgespräch mit Alice. Entschluss, alte Schreibtechnik, also die neue, aufzugeben. Es geht niemand mit. Brandsheide in 7 Jahren 700 Exemplare verkauft.« »23.12.57, Tagebuch Arno Schmidt. Entschluss von gestern Abend sehr richtig befunden, zumal ich älter werde und die konzentrierte Schreibart viel Mühe macht.« Sie ist zwar gut und zukunftweisend gewesen, aber die Denkgeschwindigkeit des Publikums ist, wie beim frühen Filme, doch noch zu ungeschult. Weiter nachdenken. Auf- und abgehen und absetzen von der alten Serie. Lilienthal wegzuräumen beginnen. 27.12.57, Arno Schmidt an Ernst Krawel. Ich setze voraus, dass wir nächstes Jahr einen Band Schmidt bringen wollen. Das aber kann Lilienthal nicht sein. Ich habe noch einmal alles in festtäglicher Ruhe abgewogen. Bis Ende Juni schaffe ich es einfach nicht. Die Stoffkomplexe Revolution, Massenbach, Schröter sind zu gewichtig. Und wenn Sie auch schon wissen, dass die 4 Räder der Kutsche nichts, niemand, nirgends, nie heißen, ich fühle mich einfach nicht reif dazu, diese sehr spezielle Landschaft jetzt schon zu bewältigen. Ich spreche ja davon wie der Blinde von der Farbe. Ich muss dazu im Norden gewohnt, mich als Moorleiche gefühlt haben, meinen Nescafé mit Wörpewasser angerührt, meine Frau im Kahn gegondelt, im Eichenschwarzen. Was heißt hier Charon? Aus. Resümee, Lilienthal erscheint 1958 nicht. 29.12.57, Tagebuch Arno Schmidt. In Gedanken das Großnachtprogramm Mara entwerfen. 1.1.58, Arno Schmidt an Ernst Krawel. Am 31.12., 2.32 Uhr, die entscheidende Umordnung von Lilienthal angefangen. Vielleicht schaffe ich's doch noch. Aber bitte halten Sie mir alle Kritiken und Postkarten der Leser vom Leibe. Eine Kurzschlusssekunde und ich stecke den ganzen Karteikasten mit Lilienthal in den Ofen. Kave. 1.1.58, Tagebuch Arno Schmidt. Ich saufe schwer und beginne. Lilienthal, ich arme. Begonnen am 01.01.1958, 12 Uhr. Allererst. Nichts, niemand, nirgends, nie. Nichts, niemand, nirgends, nie. Es schalkt und markst vorn im Röhricht. Wasser schwimmt faul zwischen Gräsern. Der graue Brei der Erde. Auf weißer Nebelhaut schwarzes Geäder. Ein nackter Baum steht spröde neben einem noch angezogenen. Es tropft streng und warnend dazwischen. Die nassen Knochen der Pflanzen triefen. Nichts, niemand, nirgends, nie. Nichts, niemand, nirgends, nie. So lose fällt ein schwarzer Vogel auf den Zweig. Sogleich faltern 2 braune Blätter nach unten weiter. Taubstumme Farben mühen sich in ihrer Himmelshälfte. Geflicker nichts, niemand, Lakaienstern nirgends, nie. Sofort hinkt drüben ein Hase davon. Später, grau und rot geperlt die Wolkenreste, Räder, nichts, niemand, nirgends, nie, nichts, niemand, nirgends, nie, arbeiteten sich an einer Kutsche unter den Wolken hindurch. Drinnen einer, wankelnd nach Worten, kinnladig und Beobachtungen. Während der Fahrt. Das Bleigebirge der Wolken. Wir sind zu früh von Olbers-Bremen abgefahren. Links ein schlecht gezimmerter Baum mit grünen Quasten. Rechts. Schmidt, was sind's für Ganoven? 4 lange Kahlköpfe in Wacholdern braten an einer Art Feuer, etwas Pelziges. Der Feldjäger Schmidt, bisher hinterhergezottelt, tut, als sprengte er auf seinem Rappen hinüber. Landstreicher, mein Herr Obrist. Aha, gut, Schmidt. Kühe tuten schon, auch krausköpfiger Kohl. Schade, wir haben zu wenig Zeit. Oberst Christian von Massenbach, 2. Mann im preußischen Generalstab, jetzt im Wasserland. Deiche und Fische, tastet mit der freien Linken nach dem königlich großbritannischen Staatskalender auf das Jahr 1801. Der gordische Knoten mag in seiner Art ganz gut gewesen sein, aber ich habe es von jeher geliebt, unnütze Fragen zu stellen. Seid ihr so unglücklich, in eurer Gegend einzigen Dichter zu besitzen? Nichts, niemand, nirgends, nie. Schmidt, mein Herr Obrist, das ist die Wümmebrücke, ja? Der kantert zum Kutscherrücken vor. Die Wümmebrücke, ja. Hölzern, auf Böcken und nichts und niemand, nirgends und nie. Hölzernes Volk. Und die Kutsche lenkt wieder ein beiseite. Sofort setzt feiner, weilender Regen ein. Ein Blatt, was sich wie ein Spatz benimmt, ob, zweifelt was. Sofort wird der ganze Torf webstuhlen und lautlos, die schwarze Perlenschnur eines Schafkots. Zusammengebundene Hütten, Wolken in Gewinden aus Luft, der Schrecken einer Karte, die wandig duckpfeilt, im Blättergewackel Tumult ringsum, dass wir uns derart an diese grünen Zitterscheiben gewöhnt haben. Beobachtet, wie auch ihr beobachtet werdet. Regen nagt, das klappernde Gesträuch, alle Büsche fächeln sich mit nässenden Gebärden. Gebärdenschnüre zwischen Schröter und dem Mond. Er rasiert sich, Wasser regnet und wischelt immer noch. Zuerst der Seifenkopf, das Schaumgesicht, wieder mal flaches Gewölbe des Himmels ringsum. Regent von Mond und Moor, ältlich Schatten umhüllt mit Zopf bzw. Haarbeutel, Herr Oberamtmann. Schröters Gesicht, der kleinscharfe Mund, er steht auf wie der Donnergott, mit zornroten Tüpfelchen und Farben wie alte Buchschnitte. Das Wichtigste der Dinge sind ihre Oberflächen. Er verwendet Farbfilter zum Beobachten, ein leichtes grünes Dämpfglas. Da er mit dem rechten Auge beobachtet, ist die rechte Augenbraue höher, charakteristisch für Astronomen. Ich möchte den Lebenden oder Toten sehen, der mehr vom Mond weiß als ich, Tobias Meyer, nicht mehr ausgenommen. Wie sich bei jedem Messerstrich ein trotziger Zug nach dem anderen enthüllt. Herschel, der ist's. Herschel, Sir William Herschel, ein Schwätzer. Numero Rotundo, es arbeitet ein Gericht, Heulepforte, Schreiestufe, das Vorgebirge Bonas Bei und immer wieder der schmerzhafte Zug mit dem Messer. Nichts, niemand, nirgends, nie. Auch Harding rasiert sich, steif aus schwarzen Röhren erbaut, eine männliche Miss. Er denkt an Klügel und Seiler, die kurz zuvor in Lilienthal waren. Er atmet erst tief ein, und dann aus, als wäre er auch innen ganz voller Nebel. Aber einer. Erinnern an Temperatur, Herbst vom Eingeweide. Und heute Abend The Fleece lesen, John Dyers Lehrgedicht über die Wolle, 1754 London. Und rasieren. Nichts, niemand, nirgends, nie. Adrienne, Josette, Zenaïde, Barbe, Delphine, Aiglé, Vicomtesse de Robillard, de Champagné. Äußeres, Bewegungen, das kleine kalte Drachenfleisch ihrer Hand. Sie selbst, nu en chemise, die Straußenfeder des Atems steckt ihr aus dem Munde. Da vergangenen Abend kein Aschenbecher bzw. Abfalleimer in der Nähe war, tat sie ausgekämmte Haare und Apfelabfall in eine näher herumliegende Eierschale. Auf dem Teller drängen sich noch ein paar welke kleine Äpfel aneinander. Gris de lin nennt sie die Wolken und behakt mit Fingern ihren Kopf. Ihr Gesicht verfitzt sich abwesend. Viel zu viel, zu viel, zu viel. Kamm in Bürste verbissen. Die kleine sommersprossige Brust. Die kalte Zeit. La Lune Rousse ist eben vorbei. Bon. Eine Astronomin hat ihre Luna, grundsätzlich. Sie bewegt sich so lange, bis ihr Schatten wohlgeformt vor ihr liegt. In der Tasse ein Ohrwurm? Das gibt's in Bodenkammern. Sie kippt ihn aufs Dach. Aus. Gedanken eines schwarzfleckigen Gedächtnisses. Das Gewölbe des Ohrs zerfällt. Die Augenteiche trocknen aus. Ihr Fuß macht eine liederliche Bewegung. Schröter hat mich schon 1200 Mal vergrößert und auf den Kopf gestellt. Saint-Martin, le Crocodile ou la guerre de bien et du mal. Poème épico-magique, 1800. Ihre Schultern zucken vor Lachen. Die Fingerspitzen sind in einem schrecklichen Zustand, die Nägel ab. Benagt an manchen Stellen bis aufs Blut. Sie hält die Fingertaranteln aus. Schleicht weiter auf weißen Füßen, vorn ausgefransten herum, rülpst einmal nervös, schüttelt sofort angewidert vor sich selbst den rosa gelockten Nasenspitzenkopf. Das nennt man den freien Willen. Sie ölt ihre Lippen bunt, ein kleiner roter Schlitz, aus dem auch Nebelkraut wuchert. Kalt ist es in der Dachkammer. Sie besieht ihr bergiges Gesicht, Chemisekleid mit Langschal, sandbirkisch. Man muss drin stranden. Und süß ist jeder Schall, süßer dein Ruf, doch jeder Schall ist süß. Dann verlässt sie ihren knochigen Stuhl. Bleibt stehen? Rollt es nicht? Wie Kutsche? Nichts, niemand? On verra. Erster 58, Tagebuch Arno Schmidt. Ich sehe mir das gestern Geschriebene an. Ob ich weitermachen soll? Durchgestrichen 4.1.58. Aber es geht. Erst noch einen Monat Notizen ordnen und den Plan ganz genau festlegen. Dritter 58, Arno Schmidt an Ernst Krawel. Abgesehen davon, dass ich vielleicht doch noch Lilienthal schreibe, ich habe mich dem Stoff in den letzten Wochen wieder sehr genähert. So fange ich im Herbst doch vielleicht damit an, zumal, falls wir dann oben wohnen sollten. Mir ist ein ganz altes, riesiges Bauernhaus bei Osterholz-Scharmbeck für 112 Mark Monatsmiete offeriert worden. Wir fahren demnächst mal hin, es uns anzusehen. Bibliotheksarbeiten nehmen mich seit Tagen und für die kommenden 14 völlig in Anspruch. Man hat nämlich hier in Darmstadt unter dem Schutt des Schlosses wieder einmal diverse 1000 Bände hervorgezogen, darunter natürlich die verloren geglaubte Abteilung Alte Astronomie mit für Lilienthal unschätzbaren, sonst gar nicht mehr aufzutreibenden Zeitschriftensammlungen, die ich nun täglich mit flitzenden Händen und jatzendem Gehirn durchspähe. Nur gut, dass Allah mir, wie es in den Schreckensmännern hieß, die Knochen eines Ochsen verliehen hat. Es ist nicht jedermanns Sache, täglich 20 bis 30 Bände scheckigst verstaubten Inhalts in sich aufzunehmen, ohne anschließend auf dem Kopf nach Hause zu gehen. Es ist schon eine Belastung. Das weiß ich wohl, aber es ist mein Destiné, wird die Französin Harding trotzig antworten. 23.03.58, Tagebuch Arno Schmidt. Nach Lilienthal, 4 Uhr aufgestanden, 5.40 Uhr zur Bahn, 6.20 Uhr ab Darmstadt, 14.45 Uhr in Bremen. Nach Lilienthal, dort Wörpe entlang, Kätzchen und Fährmann besucht, im Dunkeln mehrmals zum Sternwartenplatz, schlafen im kalten Zimmer. 24.03.58, Tagebuch Arno Schmidt. Montagvormittags Spaziergang in Lilienthal, schöne Landschaft und Häuser am Truper Deich an der Wümme. 12.13 Uhr ab Lilienthal nach Osterholz-Scharmbeck. Zu Fuß 50 Minuten nach Buschhausen, Wirtshaus, Essen. 16 Uhr bei Meesterharm, Haus ansehen, zwiespältig. Altes Dings, innen leidlich, schöner Garten. Umgebung weniger reizvoll. 20.13 Uhr ab Osterholz-Scharmbeck, 6.32 Uhr in Darmstadt. Die übliche grausame Nachtfahrt. 26.03.58, Arno Schmidt an Ernst Gravel. Ich war nämlich über Sonntag da und hab mir's angesehen, das alte Bauernhaus bei Osterholz-Scharmbeck. Von dem liegt's 3 Kilometer westlich und 20 nur von Lilienthal. Es ist ein altes Riesending, strohgedeckt, 1764 erbaut, aller Herr, der du die Frömmigkeit so liebst, dass du den deinen Güter gibst. Im Zusammenhang mit dem ganzen Komplex möchte ich nun Sie anfragen. Ist es zu machen, dass Sie mir ab, sagen wir, 1. September 58 jeden Monats 1. ein Fixum zahlen von 500 Mark? Und zwar so lange, bis 5.000 oder 6.000 Mark voll sind. Als Äquivalent dafür müssten wir Folgendes ansetzen. 500 habe ich noch gut vom Sammelband Kurzromane. Wir hatten 1.500 vereinbart, von denen ich 1.000 bereits erhielt. 3.000 wollten Sie als Vorschuss Lilienthal geben. 1.000 bekomme ich noch von der Gelehrten Republik. Nunmehr schließen sich an der Fouquet und der neue Sammelband Nachtprogramme. Das alles zusammen würde 6.000 ausmachen. Wären Sie im Stand und willens oder, wie die Formeln sonst heißen, eine solche Zahlung von 12 mal 500 zu übernehmen? Sonst brauche ich das Wohnungsprojekt gar nicht weiter zu durchdenken. Ich habe zwar dank weiser und sparsamer Wirtschaft so viel zurückgelegt, dass ich damit Mietvorauszahlung und Umzug decken könnte. Dann aber stünde ich, wie in unserer schrecklichsten Zeit, vorm Nichts und dürfte folglich nicht daran denken, an die Niederschrift von Lilienthal zu gehen. Denn das ergäbe 9 bis 12 Monate anstrengendsten Nichtverdienens. Schmidt will das Haus doch nicht nehmen, zu teuer und Lage zu schlecht. 31.03.58, Arno Schmidt an Ernst Gravel. Lilienthal lassen wir erstmal noch ganz außer Betracht. Je weniger wir davon reden, desto besser. 2.07.58, Arno Schmidt an Ernst Gravel. Schmidt hat noch nicht entschieden, ob er die Übersetzung von James Jones' Some Came Running machen will. Hinsichtlich des guten Bar muss ich natürlich prachtvoll sagen, hinsichtlich der Zeit und Arbeit blanker Wahnsinn. Andererseits sagte ich Ihnen ja schon oft, und Sie wissen es auch selbst, was, wenn ich Lilienthal schriebe? Die Arbeit wäre mindestens die gleiche, eher noch größer, und bei der Übersetzung verdiene ich das Fünffache. Was war ich mit meinem Dutzend guter Stücke die ganzen 10 Jahre? Ein Sämann im Nebel, und als er sich verzog, sah ich noch, dass der Acker doch wieder den deutschen Hottentotten gehört. Wer noch mehr Entsagung von mir verlangt, als ich sie aufgebracht habe, ist schlechtweg unerfahren zu nennen. Deshalb jetzt ganz kurz noch einmal Lilienthal. Voraussetzungen zur Niederschrift sind A. Eine stille Dorfwohnung im norddeutschen Tiefklima, wenn irgend möglich allein in einem Häuschen. Ich kann mir keinen Streit mit Hauswirten leisten. B. Weiterhin nach erfolgtem Umzug eine monatliche Rente von mindestens 300 Mark. Ich weiß, B wäre zumindest für 20 Monate durch meine Guthaben bei Ihnen erfüllt. Bon. Aber A? Aber A setzt eben den Besitz bzw. Pumpung und Abzahlung von rund 20.000 Mark voraus. Und die gilt es zu beschaffen. Solange für mich eine gewisse, immer schwächer werdende Konjunktur noch anhält. Wissen Sie, dass man vor einer Woche in Stuttgart einen CDU-Abgeordneten zum Funkintendanten gewählt hat? Die Folgen für mich werden kaum ausbleiben. Ich habe vergangenen Freitag dem Bargfelder Herrn noch einmal 15 in bar geboten, obwohl mir recht graut, wenn ich an die Schulden denke. Ich habe noch keine Antwort. Wenn sich die Angelegenheit nicht binnen weniger Stunden, höchstens 4-5 Tagen entscheidet und ich nehme die Jones-Übersetzung an, dann, ja, dann ist mir auch das egal. Dann setze ich mich eben gegebenenfalls ein Jahr hin und steppe alltäglich meine Naht 14 Stunden lang runter. Wenn mir danach der Herr oder wie der Vorsteher des einst für mich bestimmten Ortes nun heißt, dann noch das Leben schenken sollte, bueno. Fang ich dann also 1959 in aller Ruhe, das heißt jatzend an allen Gliedern, im Keller angekettet und Schaum vor dem Mund, Kave Kanem, Lilienthal an. Brechen wir ab. Es ist zu traurig. 12.10.58, Tagebuch Arno Schmidt. Ich nehme Lilienthal auseinander, hat keinen Sinn mehr. »4.12.1960, Tagebuch Arno Schmidt. 740 fallend, wundervoll. Heftige Böen aus Westen und schwer Regen, grandios. 739, Sturmnacht, Aufstehen, prächtigstes Wohlbefinden. Das ist das Wetter für mich. Hierdurch Mut und Lilienthal-Stimmung, sick. Ich denke sehr daran.« »2.4.1964, Arno Schmidt an Hans Wollschläger. Todmüde wieder. Es ist ein verfluchter Beruf. Ich werde nie vergessen, wie ich anlässlich der Studien zu Lilienthal in Göttingen die Rechnungen zur Bahnbestimmung der Hardingschen Juno, des Planetoiden, von Gauss durchsah. Mitten in den endlosen Zahlenseiten erschien auf einmal der Satz: Ein solches Leben ist verrückter als der Tod. 10.04.1970. Arno Schmidt im Gespräch mit Spiegelredakteur Gunnar Ortleb über Zettels Traum. Schmidt: Ist der Roman ganz zugespitzt formuliert tot oder nicht tot? Nein, der Roman hat noch gar nicht richtig angefangen. Nein, wenn ich noch einmal ein solches Stück in Angriff nehmen sollte, wird es ein Vier-Spalten-Buch, wenn allerdings diesmal in einer ganz anderen Art. Aber ich traue mich nicht recht. Ich weiß es nicht. Muss ich noch überlegen. Ortleb: Vom gleichen Umfang? Schmidt: Vielleicht etwas mehr. Vierspaltig, ja. Meine Schwester war hier. Die hat mir ein sehr gutes und wichtiges Argument gegeben. Sie ist, wie ich schon sagte, 3 Jahre älter als ich. Und da hat sie mir gesagt: Du, hör mal, also ich würde an deiner Stelle das unterlassen. Erstmal ist das eine mörderische Arbeit, wie ich ja jetzt schon an dem neuen großen Ding da sehe. Und gerade jetzt in unserem Alter, wo eben der Körper umgebaut wird, ja, in den Wechseljahren, wenn du heute das Buch anfängst, Lilienthal zu schreiben, heute, da wärst du mit 70 fertig. Da bist du ein ganz, ganz anderer, ja, und schon gar nicht mehr Mensch mit 70 Jahren dann. Ortleb: Lilienthal soll das nächste große Buch heißen? Schmidt: Lilienthal wird das, ja, ja, ja, Lilienthal wird das heißen. Also ich überleg mir das noch. Zunächst mal habe ich die Entscheidung verschoben. 27.08.1970, Arno Schmidt im Gespräch mit Gunnar Ortleb über den Raubdruck von Zettels Traum. Die Folgen sind verheerend, sagte ich schon. Stellen Sie sich doch vor, wenn ich jetzt also Geld von denen, den Raubdruckern, annehme, ich würde mich ja nicht nur vertragsbrüchig gegenüber Stahlberg machen, sondern jeder Verleger könnte mir, jeder solide Verleger, bei einem künftigen Buch sagen: Ach ja, Sie sind der Schmidt, der alle Bücher zweimal verkauft, oder bin ich etwa schon der Zweite, bei dem Sie sind? Das heißt, ich könnte nie mehr ein Buch bei einem anständigen Verlag unterbringen. Weiterhin die, ich sagte schon, die Folgen, Herr Ortleb, sind solche. Ich muss es mir 3-mal überlegen, ob ich jetzt noch Lilienthal schreiben kann. Denn ich, das würde zumindest so umfangreich werden wie Zettels Traum, zumindest ebenso, vielleicht etwas mehr noch. Und in den 8-10 Jahren, die die Niederschrift dauert, ja, wovon soll ich da leben? Ich werde es versuchen, mich über die Runden zu schlängeln, irgendwie. Aber ganz ohne Verlagsvorschüsse werde ich nicht auskommen. Ich muss also einen honorigen, langlebigen Verlag, Verleger haben. Ich habe ihn in diesem Fall, das ist das Erste. Aber dieser Verleger wird mir jetzt sagen, ich finanziere Sie nun erst einmal ein paar Jahre lang, dann stelle ich mit sehr großen Kosten Ihr Buch her. Dann steht er nach 8 bis 10 Jahren vor dem Problem, die Herstellung von Lilienthal würde noch etwas teurer werden als die von Zettels Traum und ich muss mich darauf gefasst machen, dass 3 Monate später der Nachdruck kommt. Das heißt, er kann es nicht machen. Das ist die Antwort, die ich bekommen werde. Das heißt, die Folgen für die Literatur sind so wenig günstig, wie die Herren auch gern behaupten, dass sie vielmehr verheerend sind. Die Lust daran wird einem tatsächlich verleidet. Es ist schade, wäre ein schönes Buch geworden. Jetzt kann ich die Zettel zusammenschnüren. 16.06.1977, Arno Schmidt an Jan-Philipp Remzma. Ich habe mir also den großen grünen Koffer unter meinem Lager hervorgezogen, in den Staub auf seinem Deckel mit unwirschem Finger Lilienthal gemalt und mich dann ein Stündchen daneben gesetzt. Ja, warum soll ich's verschweigen? Ihn sogar einmal geöffnet, die ungeheuerliche Masse von Zetteln, Exzerpten, Fotos, Zeichnungen kopfschüttelnd betrachtet. Ich hatte sie nie mehr wiedersehen wollen und bin dann ratlos auf und ab gegangen. Das Ergebnis ist bisher folgendes. Wenn ich mich noch mehr als sonst beeilte, könnte ich 79 mit Lilienthal beginnen. Dann werde ich 65 sein und in 8 bis 10 Jahren, oder nein, ich muss ehrlich vorsichtig sein und schreiben in 10 bis 12, würde es mit seinen 1500 bis 1600 DIN A3 Seiten fertig daliegen. Ich könnte, ich habe es zum Schaden meiner Seele versucht, den ganzen Komplex doch relativ rasch wieder beleben. Wie heißt es so unangenehm treffend? Das war zu Odysseus Zeiten, da tat es ein Hammel gut. Sollen itzt sie dir Rede schenken, du musst sie wahrhaftig tränken mit deinem eigenen Blut. Und ich gedachte meiner wankenden Gesundheit und dann wieder der herzerfreuend tapferen wahren Geschichte von Edmund Halley, die ich ihnen erzählte, der in ähnlichem Alter eine Arbeit begann, von der er genau wusste, dass sie 18 Jahre und 11 Tage dauern werde, und sie vollendete und noch 3 Jahre darüber hinaus Direktor in Greenwich war. Auch, dass es etwas noch nicht Dagewesenes ergeben würde an zierlicher Verschlungenheit und Fabuliererei. Dass man nicht an sich denken solle, was ich notabene mein Leben lang nicht getan habe, sondern, na egal. Ich habe mir also den großen grünen Koffer unter meinem Lager hervorgezogen. Ihn sogar einmal geöffnet. Die ungeheuerliche Masse von Zetteln, Exzerpten, Fotos, Zeichnungen kopfschüttelnd betrachtet. Und bin dann ratlos auf und ab gegangen. Lilienthal oder die Astronomen. Oder die Planetenoberflächen. Oder die Moorkolonien. Oder die Beobachtenden oder die Augentiere oder Erinnerung, Gegenwart. Gegenwart, Erinnerung, Gedankenspiel. Erinnerung, Gegenwart, Gedankenspiel, Traum. Nur alle 4 zusammen ergeben einen kompletten Menschen. Also ein Buch, dessen Seite wie oben in 4 Kolumnen geteilt ist. Schreiben. Schmidt. Aufzählungen. Erstens Französin, die Sektionen von Paris, die Abgeordneten des Berges, die Ebertisten, die Tage. Zweitens Schröter, die Namen der Astronomen jener Zeit. Mondkrater, Namen der Amtmänner. Venusdurchgang, die Expeditionen. Drittens Massenbach, die Regimentschefs bei seinen Ostplänen. Viertens, Blumennamen aus Brokes. Namen aus der Insel Felsenburg. Kosten der preußischen Besetzung, jeden Tag 6.000 Taler, zusammen 1.200.000 Taler. Totale Finsternis, Das Vieh auf den Feldern legt sich zur Ruhe, die Fledermäuse fliegen aus. Bei Mondfinsternis, Blitze auf der Mondscheibe. Harding hat mir aufgezeichnet, dass der große Bär nach 100.000 Jahren die große Eule sein wird und vor 100.000 der große Teppichklopfer war. Beim Gotha-Gelehrtenkongress 1798 neue Sternbilder, hätten die Franzosen die Guillotine einführen sollen. Schon Marat behauptet, dass Lichtstrahlen von Körpern angezogen werden. Marat litt an Verol, an Syphilis, Bêtise allemande. Unterschied zwischen Verol und Petit Verol. Charlotte Corday als SS-Flintenweib. Beschreibung bei Lamartine. Groß, blond, breite Brust, muskulöse, starke, lange Arme, Kleidung von amazonenartigem Schnitt, männliche Stimme. Freundin des royalistischen Oberst Belzans. Girondisten sie angeheuert. Anacharsis Klotz aus Kleve, mit der Gesandtschaft der Menschheit, die der Nationalversammlung den Dank des Menschengeschlechts aussprach. Die Deputierten wild gefärbt, frisiert, kostümiert, mit Farben bestrichen, krypto-persische Brocken hineingetrichtert. Eine syrische Hure war dabei. Was haben wir gelacht? Anacharsis Klotz nennt sich den persönlichen Feind Jesu. Lieblingsthema der Sektionen im November 1793. Die völlige Vernichtung der Kirche. Die Sektionen schließen, nach der Abschwörung des alten Aberglaubens durch den Bischof Gobel, ihre Kirchen. Silbergeräte, Reliquien, Etuis, Messgewänder etc. an den Konvent abgeliefert bzw. aufs Rathaus. Am 10.11. wird Notre Dame zum Tempel der Vernunft geweiht. Auf dem Altar eine Balletttänzerin in durchsichtigem Florkleide, auf dem Hauptaltar sitzend, von halb berauschten Sansculotten mit der Carmagnole umtanzt. Tägliche Wiederholungen, in den Provinzen mit Eifer nachgeahmt. Die Frauen aber mehr für die Kirche, katholisch typisch. Besonders im Südwesten Frankreichs schließen sich fast alle Städte dem neuen Kultus an. Karten für Fleischbrot. Bei Todesstrafe hatten Hébert und Genossen befohlen, alle Luxusgärten in Kartoffelfelder zu verwandeln. Das rettete Tausenden das Leben. 80% von Paris wären verhungert, hätte der Konvent nicht Maximum und Karten eingeführt. Szene in den Queues. Eine Mutter tötete sorgfältig zwei von ihren drei Kindern, weil sie ihnen nichts mehr zu essen geben könne. Drei alte Männer verließen die Queue, um sich in der Seine zu ertränken. Ein Bürger schnitt sich mit einem Messer den Hals ab. Kommunismus, Frauenarbeit, Selbsterforschung, Gütergemeinschaft, bargeldlos, levé en masse. Hammelherden in den Champs-Élysées im Sommer 93. Preußische Bombensprengschalen als Rasiernäpfe der Revolutionsmänner. Ein Ring mit einem Steinchen der zerstörten Bastille als Stein darin. Um den Hals ein rotes Samtbändchen à la Guillotine. Französin, Citoyenne, in Bluse, Holzschuhen, Jakobinermütze. Oh, sie hätten mich mal sehen sollen. Wie behilft sich die Dame eigentlich hier? Ich meine, als einzige Katholikin. Harding lacht plump auf, entschuldigt sich aber sogleich deswegen und erklärt, die Katholikin, das ist doch die Göttin der Vernunft. Notre Dame de la Raison. Massenbach verständnislos, die Göttin der Vernunft? Dann erleuchtet, ach, die Arme, sie ist verrückt. Harding bewegt abweisend den hohen Kopf. Nicht mehr als, er verschluckt sichtlich ein Wir alle und ergänzt als, manchmal üblich. Oder doch etwas mehr vielleicht als zu empfehlen, aber ein gescheites Frauenzimmer. Sogleich murmelt er mit der gänzlich veränderten Stimme eines selbst zurechtgemachten Daimonions, tadelnd, die Gräfin ist kein Frauenzimmer. Erwidert sich selbst darauf reuig, jawohl, natürlich. Schweigt. Massenbach sieht ihn an, schüttelt kurz und klein den Kopf. Amüsantes Verein. Massenbach schenkt ihr seine Wagendecke. Zwei russisch-polnische Wolfspilze aus Bialokosch. Französin will sich einen rauen Kegelmantel daraus machen lassen. La raison im russischen Wolfspilz. Pikant. Französin, nur dünne Sachen. Der furchtbare Winter von 1788-89, einer der Gründe zum Ausbruch der Revolution. Wichtig. Vermehrung des Proletariats. Winter 1799 bis 1800, sehr kalt, Zyklenwinter. 93 Tage unter 0 Grad, 13 Tage unter minus 10 Grad, zwei Tage unter minus 15 Grad. Französin kann erzählen, anhand der Schneepostkarte, alle Winterschrecken zusammenstellen. Beachten, Temperaturen in Fahrenheit. Beispiel für Technik. 2.10.1801, 15.30 Uhr. Massenbach und die Französin gehen auf die Blenken zu, ganz Nordwest. Sofort setzt ein feiner, wütender Regen ein. Wenn man den nackten Arm hebt, kann man sogleich Feuchtigkeit abstreichen. Sie tut es. Er nimmt den dünnen Knochenstab in die Hand und sofort ein Gefühlsgemisch am Magen, elfenbeinernes Mitleid und naschhafte Geilheit, immer fading durcheinander. Seine Stimme bespricht die Luft und so weiter. Die Trüper Blenken, das Inselgewirre, jede 100 Fuß lang, jede 100 Fuß breit, auf manchen sinkt man nicht ein. Hier bin ich oft ganz allein. Nein, auch im Regen, hocken unter einem Tuch, ein Stück grobes Brot mit Speck, da kann man schon alleine sein. Nein, bloß so sitzen, nicht denken. Nein, Schnee ist auch schön, so vergehen eben. Bäume schweben über den Kahn hin. Der Regen macht Kringel in der Wörpe, viel Kringel, so Kreise, wellenrund, hebe dich hinweg aus dem Unterbewusstsein. Feuer, rrrr, schießt die Rakete der Rohrdommel in die Luft. Massenbach und die Französin schlagen mit Handflachen das Geräusch und die Stimmung in den Sumpf. Dann können sie weitersprechen. Gräser unten, Worte mitten, drüber, hoch, Wipfelfilet. Verständigen wir uns? Anmerkung, natürlich nein. Weiter. Die schwarze Fläche der Wörpe, die langsam dahinkroch. Das Gebell der Torfschiffer. Französin zu Massenbach. Wissen Sie denn schon garantiert, dass Sie nicht im Gefängnis enden? Massenbach zur Französin. Die Schreckenszeit. Schrecklich. Viel durchgemacht. Französin. Wieso denn? Das war doch sehr interessant. Man war viel freier. Das Leben war viel aufregender. Man traf sich im Gefängnis, plauderte. Wenn man Lust hatte, ging man mit hübschen Männern in eine Ecke. Um eine Wolldecke konnte man sich tagelang hassen. Die Krautsuppe, so dicke, schwarze Käfer drin, wissen Sie, wurde debattiert. Und wie spannend, wenn die Henker kamen mit den Listen. Man schnippte sich einen graziösen Abschied hin und her. Im Gefängnis. Man plauderte, amüsierte sich, lachte und liebte. Selbst Maskenbälle wurden abgehalten. Die anderen Clubs? Wir nahmen keinen Genossen auf, der nicht einen Verwandten durch die Guillotine verloren hatte. Ihre Balltoilette ahmte das kurzgeschorene Haar und den zurückgeschlagenen Kragen der zur Enthauptung geführten nach. Und der Tänzer forderte seine Dame mit einem Kopfschleudern auf, welches an das Hinunterfallen des abgeschlagenen Hauptes erinnern sollte. Sie kratzkitzelte mit dürrem Nagel den Segeltuchleib des Riesenfernrohrs. Französin beschreibt sich. Am 30.09.1801, abends gegen 9.35 Uhr, war ihre Beckenmulde mit einem einfärbigen grauen Schatten bedeckt. Unten schien Gestrüpp zu sein, etwa unseren irdischen Heiden oder Waldungen vergleichbar. Die Spitze der linken Brust der westlichen war steif und spitz. Auch die Wölbung selbst glänzte wie mit einem starken Tau überzogen. Menschen wie Planetenoberflächen beschreiben. Französin, Holzschuhe, trägt gern Sabots. Dann muss es unten immer Harding hören und es ist ihm ein Dorn im Fleisch, mich nackt in espenen Schuhen zu denken. Und billig außerdem. Ich habe ihm mal gesagt, dass ich abends nackt und mit Handschuhen in Holzpantinen gehe. Da bekommt er bestimmt Erektionen. Harding neckt sie. Na, vive la République? Französin antwortet düster. Elle vivra bien sans vous. Harding, eine männliche Miss. Nicht ohne doppelten Boden. Die Französin liegt im Nachthemd auf dem Rücken und onaniert mit einem Stab aus Sämischleder. Harding, oh Harding, ich im Ruinengefängnis nimmt mich und plättet mich ins Unterbett. Wir glücken. Harding lacht und riecht seine eigene Verwesung. Wir lachten und rochen. Im Schatten des Mondes gezeugt werden, liegen bei einer Sonnenfinsternis. Draußen im Moor, auf dem nie der Schatten eines irdischen Gegenstandes liegt, nur der von Wolken oder des Mondes bei Finsternissen. Oder meiner, wenn ich da laufe. Schwester Moorleiche. Die Französin griff ihr in die Ci-devant-Scheide, streichelte die vertorften Brüste, nickte und silbte. Wer ihr vorgreift oder sie stört, kriegt eine Ohrfeige. Sie nahm ein Fitzchen Stoff hoch, ihre Zunge bebte. Auch Schwester hatte auf dem Schütterump gesessen. Nach St. Jürgen wurden bei Überschwemmung die Leichen in Kähnen gefahren. Französin, ich habe ein Studium aus der Wörpe gemacht, bin ihr nachgegangen. Sie macht es vor mit einem unsichtbaren Stickestock, Hand abwärts, weite Schritte, der Mantelsaum in Sinuswellen neben ihr. Bis zur Quelle, geschlafen im Moor, in der Heide, niemand gesehen. Einmal ganz fern drei Bauern, gleich versteckt, muss man. Übernachtet in Trockenpflanzen, im Herdrauchfluss, Schwaden. Das Säckchen mit Käsebrot und Messer immer umgehängt, bis sie aus Fäden zusammenrann, aus einem weiten Moor, jeder so dick wie mein Oberschenkel. Sie hebt den Rock, sie formt das weiße Glied breiter, hebt mit Händen, so, zeigt es Massenbach, so, sachlich, so breit, aber schwarz. In diesem Moor habe ich dann drei Tage geschlafen. Viel Abenteuer mit Rohrvögeln, Blindschleichigkeiten, sehr fette graue Schnecken mit wunderseltsamen gewundenen Hörnern, Altklugen. Einmal fraßen mich 300 Bremsen auf. Wir spielten Moorleiche zusammen. Da bereute ich, dass ich kein rosa Kleid mit hatte. Es wäre so sinnlos witzig gewesen. Mondgeschiebe, schräg, zwischen Wolkenpfeilern. Ich musste oft lachen, so lachen. Wenn ich lag, war es ich ganz natürlich. Eine Zeit lang wollten wir nach Louisiana auswandern, Hébert etc. und dort ein Reich der Vernunft gründen. Viele utopische Planungen. Als Hébert merkte, dass es dem Ende zuging, wollten wir mit 500 ausgesuchten Leuten zu einem Atlantikhafen durchstoßen, dort mit Gewalt ein Schiff besetzen und die englische Blockade brechen. Sofort steigen Worte wie Nacht und Nebel auf. Arcachon. Wir waren schon als Vorkommando dorthin geschickt. Da kam die Nachricht von den Guillotinierungen. Dann fliehen in Salz verpackt. Hat sie, die Französin, das alles wirklich durchgemacht? Harding, schlautrocken, zumindest wohl im Geiste. Und das ist auch schon allerhand. Wie böse Träume. Er verstummt. Schröter, allein auf der Galerie des Riesenfernrohrs, dreht in jeder Hand eine Kurbel und murmelt und denkt. Eine gute, eine dreistellige Logarithmentafel müsste man im Kopf haben. Wurzel aus 37 gleich 6,08276253029821968899. 96842452520620694720840064863317253182531801023. Gleichzeitig oben Schröter murmelt, denkt, Dörfer im Mond. Aber dazu müsste man mindestens 3000-fache Vergrößerung anwenden können. Vielleicht sähe man einen, der eben sein Teleskop auf mich richtet und gleichermaßen gegen die Luftstörungen murrt. Er hofft vielleicht, seinerseits von einem Mondastronomen aus der Landschaft hell beschrieben zu werden und durch seine Moorkolonien Daten für ihn zu schaffen. Schröter. Ich möchte den Lebenden sehen oder Toten, selbst Tobias Meyer nicht ausgenommen, der mehr vom Mond weiß als ich. Schröter nie Plattdeutsch denken lassen. Er ist Erfurter. Harry ist unten. Der kickt oben rin und ich tüffel hier unten rum. Ob ich den ganzen Kromo ansteck? Da wird sei all drüber schrieben. Die bekannte Lilienthaler Sternwarte ist von sin Kutscher Hayes in Brand gesteckt worden. Aber Hay ist ein Oberamtmann und kann mich liegs abhängen. Von oben, schräg oben, kommt der vereinbarte Kurzruf Schröters und Harries ertastet an den Knöpfen die befohlene Gradzahl und dreht das Rad weiter. Ich will den Mars wohl kriegen. Unter 500 nehme ich ihm gar nicht. Die sollen sich alle noch wundern. Ob ich mal ein Betten wackel, dass Hay ein unklares Bild kriegt? Bluten Betten Geld haben. Mit den Tabellens komme ich genauso als Heytrecht. Blut de olle Mathematik. Wie heft kein Geld hätt, dat ich in Schul gehen kun. Und jetzt ist dat fehl to Lord. Und Schied von William Herschel kann ich auch nicht lesen, denn der schrieft alles Englisch. Dantes Hölle vom Feldjäger Schmidt ins Plattdeutsche den Bauern übersetzen, erläutern lassen. Maestro il senso l'armeduro. Antwort: Tja, mein Levenjung, kehr dir an nix und kümme drin. Bet lever erst den Vater uns. Und so weiter. Feldjäger Schmidt, gewisse kasernenmäßige Gewohnheiten, Messer an Hose, überm Knie abwischen etc. Hellgrüne Röcke, rote Kragen und Aufschläge, grüne Weste, gelbe Hose. Massenbachs Pferd führt der Feldjäger Schmidt am Zügel. Am Ende reitet Massenbach ab. Massenbach ist kahl, also zu Anfang bei den Kahlköpfen. Auch kahl, muss er oberflächlich denken. Schmidt, was sind's für Ganoven? Vier lange Kahlköpfe in Wacholdern braten an einer Art Feuer etwas Pelziges. Der Feldjäger Schmidt, bisher hinterhergezottelt, tut, als sprengte er auf seinem Rappen hinüber. Landstreicher, mein Herr Obrist. Aha, gut, Schmidt. Kühe tuten schon, auch krausköpfiger Kohl. Schade, wir haben zu wenig Zeit. Oberst Christian von Massenbach, zweiter Mann im preußischen Generalstab, jetzt im Wasserland, Deiche und Fische, tastet mit der freien Linken nach dem königlich-großbritannischen Staatskalender auf das Jahr 1801. Der gordische Knoten mag in seiner Art ganz gut gewesen sein, aber ich habe es von jeher geliebt, unnütze Fragen zu stellen. Seid ihr so unglücklich, in eurer Gegend einzigen Dichter zu besitzen? Nichts, niemand, nirgends, nie. Schmidt, mein Herr Obrist, das ist die Wümmebrücke, ja? Der Kanter zum Kutscherrücken vor, die Wümmebrücke, ja. Hölzern, auf Böcken. Und nichts und niemand, nirgends und nie. Hölzernes Volk. Und die Kutsche lenkt wieder ein beiseite. Sofort setzt feiner, weilender Regen ein. Lilienthal 1801 oder Die Astronomen. Fragmente eines nicht geschriebenen Romans von Arno Schmidt. Bearbeitung Jan-Philipp Remzmer und Bernd Rauschenbach. Es sprachen Joachim Kersten, Bernd Rauschenbach, Jan-Philipp Remzmer. Regie Charlotte Drews-Bernstein. Eine Produktion von Bernstein Voices und Radio Bremen aus dem Jahr 2001.